Also, ich mache mal kurz ein Portal, die Einladung. Ich grüße alle Anwesenden, die wir gefunden haben, sehr herzlich. Ich danke von voraus für das Interesse für so ein entlegenes Thema, das aber auch gleichzeitig Situationisten kräftig auch immer wieder neu behandelt wird von akademischer Seite, von musealer Seite und so weiter. Im Moment ist wieder so ein Schub, darauf wird auch der Referent eingehen, sich darauf beziehen, auf diesen Schub der Rezeption der Situationistengeschichte. Ja, das ist auch der Grund, warum wir so in Abständen versuchen, sozusagen das Bild von der SI, also der Situationistischen Internationalen, 1958 bis 1972 gab es diese Situationistische Internationale mit Schwerpunkt Frankreich, dieses Bild auch zu überprüfen, das da geliefert wird, immer wieder in Schüben, und sozusagen eine Rekonstruktion dessen, was die Situationisten wirklich waren, zu versuchen. So auch heute Abend, wobei gewarnt werden muss, diejenigen, die hier gefunden haben, dürfen sich nicht auf eine sozusagen eine interpretierte Einführung gefasst machen. Das wurde auch in der Ankündigung angedeutet, wo dann am Schluss gesagt wurde, als Voraussetzung wird doch gebeten, eine gewisse Kenntnis der marxischen Kritik des wahren Fetischismus, der Wert- und Warenform als Fetischtheorie. Eine gewisse Ahnung davon wird gewünscht heute Abend. Und wer das also jetzt nicht so auf der Palette hat mehr, wird ein gewisser Abstand, ein gewisser Klimmzug vielleicht dann fällig sein. Gut, das muss nochmal gesagt werden. Wie auch ein Umschlag erfolgen wird, der Versuch, das ganze System der situationistischen Theorie und Praxis in den Jahren zu rekonstruieren, vor Augen zu führen, und das wird also schon Schlag auf Schlag eine Stichwortsammlung werden, ja, wo dann nicht immer sofort einführend erläutert werden kann. Die eigentliche Einführung, wer waren die Situationisten wirklich, ist vor 2 Jahren erfolgt, ungefähr genau vor 2 Jahren, noch in der Würzbergstraße, und die ist auch auf Kassette mitgeschnitten worden, also ist auf Kassette erhältlich in der Studienbibliothek und wird demnächst auch in diesem Sommer verschriftlicht dann mal endlich vorliegen. Ebenso wie der Beitrag von dem Referenten Klaus, dem ich jetzt damit einfach übergeben möchte. Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich auch besonders, dass so viele gekommen sind, trotz dieser Hürde, die ich da in der Ankündigung entworfen oder aufgestellt habe. Christoph hat schon erwähnt, dass das Referat keine simple Einführung in die Geschichte der Situationisten sein wird, sondern ich möchte so eine Art Kategorienraster skizzieren, so ein Raster an Begrifflichkeiten, an denen sich die Situationisten entlang gehangelt haben, diese systematisch sich im Laufe ihrer Zeit erarbeitet haben. Und da möchte ich eine grobe Skizze davon liefern. Das wird an manchen Stellen sehr komprimiert ausfallen, aber denke ich, kann auch mal so eine Veranstaltung sein, die den Mangel an der bisherigen Rezeption der situationistischen Theoriebildung, nämlich der Mangel, mal versuchen, ein Gesamtbild zumindest ein Stück weit zu rekonstruieren. Dieser Mangel soll hier mit diesem Referat ein Stück weit behoben werden. Ja, und heute Nachmittag habe ich noch überlegt, wo ich an dem Referat eventuell was kürzen könnte. Also es wird relativ lang werden. Ich werde aber eine Pause dann vorschlagen, dass wir so nach der Hälfte ungefähr eine kleine Pause einlegen. Aber ich bin dann zum Schluss gekommen heute Mittag, dass es einfach billiger nicht zu haben ist. Ihr werdet euch sicher auch wundern, warum jetzt da so viele Geräte stehen. Also einige Leute möchten da eine Radioveranstaltung draus machen. Mir kommt es eher so vor, als ob der eigentliche Grund ähnlich der bei Hegels Vorlesungen in Berlin ist. Die Anekdote erzählt, dass die Studenten vor allem zu seinen Vorlesungen kommen, sind nicht wegen Inhalt, weil den versteht man ja eh nicht, sondern aufgrund Hegels Dialekt des Schwäbischen. Und ich denke, dass die Aufzeichnungen einen ähnlichen Grund haben, einfach meinen schönen schwäbischen Dialekt der Nachwelt zu erhalten.